Ich weiss nicht, wie es geht, weiss nicht nur, wie es um dich steht, was mich scheinbar nicht mehr geht, es tut mir leid. Bin gegangen von dir, lebe jetzt im eigenen Revier, trotzdem seh ich dich noch dir, es tut mir leid. Doch ich hab müssen gehen, hab müssen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, hab nicht mehr Gefühl für dich gehabt, es tut mir leid. Hab für mich müssen sein, hab fest, sonst ist es gleich vorbei, und es wär auch so gewesen, das hast du selber gesagt. Oder ein kleiner Funk, wo du mir sagst, dass dir gut geht. Ein Lebenszeichen von dir, dass mir sagt, dass dir gut geht. Ein kleines Zeichen von dir, dass an mir besser geht. Niemals gesagt.